Nummer 15 Interviews. Aktuelle Trends. Welche Trends im Geschäfts- und Wirtschaftsleben werden genannt? Die wichtigsten Trends im heutigen Wirtschaftsleben sind, kundenorientiert zu arbeiten, kundenfreundlich zu sein. Sie haben sicherlich schon oft das Schlagwort Lean Management gehört. Das ist natürlich auch bei KAD schon seit einiger Zeit teilweise schon eingeführt worden und wird auch noch weiter gemacht. Die Strukturen werden einfach kleiner und man geht auch daran, die Abläufe zu verbessern. Was in unserem Betrieb immer mehr kommt, ist Arbeitskräfte sich zu leihen. Ich meine jetzt nicht Lean Production, ist bei uns nicht so wichtig, aber es ist hier in Deutschland sehr schwierig, Leute einzustellen und Leute wieder zu entlassen. Einstellen ist einfach, aber entlassen gibt es so viele gesetzliche Bestimmungen, dass wir teilweise ganze Bereiche von Leiharbeitern, die diese Arbeit übernehmen, einstellen. Jedoch ist zunehmend und verstärkt spürbar der Druck sowohl in der Industrie als auch in den Behörden. Das heißt, dass mit weniger Personal mehr geleistet werden soll. Die Menschen werden frühzeitiger in Pension geschickt, mittlerweile schon mit 53 oder 54 Jahren. Also Trends, ich habe den Eindruck, dass der Trend mehr zur Qualität geht. Am Anfang war hier zumindest in den neuen Bundesländern der Trend, nur möglichst billig zu kaufen. Heute kauft man schon Qualität, weil man erlebt hat, dass Billigkäufe nicht von Dauer sind. Die aktuellen Trends werden in erster Linie bestimmt durch die derzeitige schlechte Wirtschaftslage. Das hat dazu geführt, dass im vergangenen Jahr und auch wohl wieder in diesem Jahr versucht wird, über Personalkosteneinsparungen die Betriebsgrößen von der Personenzahl her herunterzufahren. Ich glaube, das Hauptwort ist ISO 9000, das heißt Weltstandard eben in Regularien, in Organisationsabläufen. Und jedes Unternehmen, jede Firma sollte zertifiziert sein. Das ist also derzeit weltweit Top 1. Also Zeitströmung oder neue Trends ist aus meiner Sicht ist ganz klar die Kommunikation. Alles wird erheblich schneller. Irgendwann hat es mal angefangen über ein Faxgerät, Mobiltelefone, Videokonferenzen, jetzt durch ISDN, die Picture-Tell-Möglichkeiten. Die Grenzen schrumpfen immer mehr und mehr zusammen. Das heißt, Europa rückt nicht nur zusammen, sondern die ganze Welt rückt sehr stark zusammen.